warum Sie hier sind. Ich habe mit ein paar Freunden entartete Musik gehört. Jazzmusik, Herr Oberleutnant. Also doch ein Asozialer. Hallo, hier ist wieder Niemandsland 91.4 FM auf Kontrabanda. Wieder auf Antenne seit einer Woche. Früher sind die Menschen für die Freiheit auf die Barrikaden gegangen. Jetzt tun sie es für die Freizeit. Werner Fink. Willkommen im Niemandsland, ein Magazin für Geschichtsbewusste und Klassenbewusste. Heute gibt es nämlich ein paar Neuigkeiten aus der Arbeiterklasse, aus der weiblichen. Wir bieten kritischen Journalismus für Neu- und Wissbegierige mit dem Finger am Puls der Zeit, mit dem Mikro an der Halsschlagader der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte, den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Das sind wir. Wir wollen allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen aus dem Chaos und Geschrei der Märkte und Medien das Wichtigste herausfiltern, das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen, das Getrommel abschalten und dabei auch noch Spaß haben. Bienvenidas und Bienvenidos im Niemandsland. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen, wir bauen richtige Illusionen auf. Wobei wir stets offen lassen, was das heißen soll. Richtig, was ist heute noch richtig? Aber wir zeigen neue Wege und gute alte Wege. 91.4 FM, Contrabanda. Jeden Montag direkt von 13 bis 15 Uhr von hier, von der Plaza Real. Apropos Geschichtsbewusstsein. Vor 150 Jahren endete die kurzlebige Illusion, aber auch Diktatur des Proletariats, die Pariser Kommune. Vor 150 Jahren, mit der Flucht der bürgerlich-liberalen französischen Zentralregierung unter Adolphe Thiers, 1797 bis 1877 aus Paris am 18. März 1871, begann während des Deutsch-Französischen Kriegs die Herrschaft der Pariser Kommune. Sie wurde von Karl Marx und Genossen als erste Diktatur des Proletariats bejubelt und war Vorbild für die revolutionären Räterepubliken. Revolutionäre Nationalgarden eroberten das Stadthaus, hissten die rote Fahne und ordneten für den 26. März die Wahl einer Kommune, eines Stadtparlamentes, an. Eine bürgerliche Gegendemonstration wurde am 22. März auf der Place de Vendôme mit Gewehrsalven gewaltsam aufgelöst. Die Zustände in Paris strahlten auch auf die Provinz aus. Am 22. März wurde in Lyon die Kommune ausgerufen. Am 23. März folgten Marseille, am 24. März Toulouse, Narbonne und Saint-Étienne. Ergebnis: Die Pariser Kommune wurde vom 21. bis 29. Mai 1871 in der blutigen Woche von Regierungstruppen unter Marschall Patrice de Marquemont, dem nachmaligen Staatspräsidenten, zerschlagen. Thiers wurde wieder Regierungschef und noch im selben Jahr zum ersten Präsidenten der Dritten Republik gewählt. Der Traum der Kommune wurde im Blut erstickt. Thank you. Ja, Niemandsland, heute das Ohr am Herzen der Arbeiterklasse, in diesem Falle der weiblichen, am 8. März. Ich befinde mich hier auf der Place Saint-Germain. Ich muss ein bisschen weggehen, weil das Mikro hat doch sehr viel Hintergrundgeräusche aufgenommen. Es ist der 8. März 2021, ein Montag mit Regen. Ein Nieselregen geht über die Stadt nieder. Der Himmel ist bewölkt. Es gibt hier eine Gruppe von etwa 50, 60 Frauen, sehr viele ganz junge Frauen, die protestieren vor dem Palau de la Generalitat gegen die Prostitution, gegen den Kommerz mit dem Frauenkörper. Place Saint-Germain, wie immer, ein Treffpunkt für Protestierer, Unzufriedene und für Leute wie uns, auch für Journalisten. Mal sehen, was wir hier haben. Wir haben hier heute die beiden offiziellen Gebäude stark abgesperrt mit sogenannten eisernen Reitern, also mit Gittern. Links im Rathaus hat Frau Ada Colau ein Transparent rausgehängt. Barcelona, 8 de Mars. Und da sieht man eine Gruppe von Menschen. Da ist sogar ein Mann dabei. Sonst sind es lauter Frauen, Mädchen, Großmütter und Kinder. Und es ist sehr schön gemacht, sehr schön gestaltet. Man sieht eine Welle. 9 Personen, 8 Frauen und ein Mann. Auf der anderen Seite, gegenüber dem Gebäude der Generalitat, dem Palau de la Generalitat, eine große Gruppe junger Mädels, die haben gerade ihre Parolen gerufen und protestieren hier mit einem großen Transparent. Catalunya Abolicionista. Catalunya Abolicionista. Si no luchamos juntas, nos matarán por separado. Gut, die Frauen richten sich jetzt auch mit ihren Protesten an das Rathaus natürlich und wenden sich auch an Ada Colau. 50 sehr junge Frauen zum Teil hier. Viele haben übrigens lila Perücken auf oder haben sich die Haare lila oder dunkelrot gefärbt. Hola, soy de la organización. Hallo, ich bin von Contrabanda FM. Erklärst du mir bitte eure Aktion hier? Hallo, wie geht's? Ja, also, wir beschweren uns hier vor dem Rathaus, denn wir sind Erzieherinnen der Bressol-Schulen von Barcelona. Die werden vom Rathaus finanziert. Es sind öffentliche Schulen und es gibt 102 davon. Also viele. Und also, während der Pandemie haben wir eine Menge an Verschlechterungen erleben müssen. Man hat uns gezwungen, die Schulen zu öffnen, als alles andere noch geschlossen war. Wir hatten keine Freistellungsregelungen für den Fall, dass unsere Kinder krank werden. Im Gegensatz zu den Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern hatten die Bressol-Schulen das nicht. Also mussten wir uns krank schreiben lassen, um zu Hause bei unseren Kindern sein zu können. Auch hatten wir keine Covid-Tests. Dann hatten wir Klauseln in unseren Vertretungsverträgen, die missbräuchlich waren und vorsahen, dass wir im Falle eines Lockdowns sofort entlassen würden. Am Ende haben wir es geschafft, dass die Arbeitgeber diese Klauseln gestrichen haben, aber sie haben es versucht. Und die letzte Gemeinheit ist, und deshalb mobilisieren wir jetzt hier und heute, dass die Arbeitgeber eine Massenstellenausschreibung vornehmen werden. 500 Arbeitsplätze für Erzieherinnen werden da ausgeschrieben, wobei sie die Berufsstandards herabstufen wollen. Das heißt, gering qualifizierte Billigkräfte in den Berufszweig holen. Wir sollen von A2 auf C1 runtergedrückt werden. Also können berufsfremde Subunternehmer hier eindringen. Genau, es gibt einen Plan für die Bressol-Schulen, dass diese in etwas anderes umgewandelt werden sollen. Und wir fürchten, dass hier ein Zusammenhang besteht. Wie rechtfertigt die Arbeitgeberseite das denn? Also ein Drittel der Angestellten sollen Lehrer sein. Der Rest soll eine höhere Schulausbildung bzw. Berufsausbildung besitzen, was einer Kategorie B entspräche. Aber B nun existiert im Tarifvertrag nicht. Es wäre nämlich der Beamtenstatus, das gilt aber für uns nicht. Also gibt es für uns nur noch C1. Aber wir fragen uns nun, was für eine Ausbildung, welchen Berufsabschluss wollen Sie dann haben für die Erzieherinnen? Soll da jeder kommen können, ohne irgendeine besondere Ausbildung? Lo justifican que la vía de acceso puede ser maestra, que de hecho te piden que un tercio de la plantilla sea maestra. pero el resto de la plantilla tiene un ciclo formativo de grado superior. Y esto correspondería a una categoría B. Pero resulta que la B funcionarial, de funcionarios, no existe, no está desarrollada. Y el ayuntamiento... Ich wünsche euch viel Glück und Energie, um zu kämpfen. Decimos que sí. Eine Kollegin von der CGT-Gewerkschaft hier auf der Plaza San Jaume vor dem Rathaus. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch euch. Uns gefallen eure Sendungen sehr. Pues os deseo suerte y energía para luchar. Una compañera de la CGT aquí en la Plaza San Jaume, delante del ayuntamiento. Y muchas gracias, compañera. Muchas gracias a vosotros y gracias por el trabajo también. Me gustan mucho estos programas. Gracias. Spül meine Sorgen weg, spiel mir dein Lied, das ich für einen Moment vergesse, weil du mich träumen lässt, während du den Boden lässt, mein Seelenfeuer löscht und mich wieder hoffen lässt. Ich liebe deinen Duft, wenn du die Erde aufwühlst. Ich liebe deinen Kuss, wenn du meinen Körper abfühlst. Ich hoffe, wenn es tropft, ich liebe es, wenn es fließt. Genieß es, wenn es nieselt und genieß es, wenn es gießt. Mich stört der Regen nicht. Er erfrischt und belebt mich. Mich stört der Regen nicht. Er streichelt mein Gesicht und man sieht meine Tränen nicht. Bitte lieber Regen, spül meine Sorgen weg. Spiel mir dein Lied, das ich für einen Moment vergesse, weil du mich träumen lässt, während du den Boden lässt, mein Seelenfeuer löscht und mich wieder hoffen lässt. Ich liebe deinen Duft, wenn du die Erde aufwühlst. Ich liebe deinen Kuss, wenn du meinen Körper abfühlst. Ich hoffe, wenn es tropft, ich liebe es, wenn es fließt. Genieß es, wenn es nieselt und genieß es, wenn es gießt. Mich stört der Regen nicht. Er erfrischt und belebt mich. Mich stört der Regen nicht. Er streichelt mein Gesicht und man sieht meine Tränen nicht. Der Regen macht, er streichelt mein Gesicht. Zwei Kundgebungen kreuzen sich hier auf der Plaza San Jaume. Da waren gerade die Erzieherinnen, die ihre Arbeitsplätze verteidigen, und die Abolicionistas, die für die Abschaffung der Prostitution bzw. den Handel mit Frauenkörpern kämpfen. Ich habe hier Nuria González vor dem Mikro. Sie ist Vorsitzende der Bürgerinitiative, der feministischen Bürgerinitiative Catalunya Abolicionista. Hallo. Wie siehst du die Sache in diesem Jahr am 8. März? Antwort: Es ist ein schwieriges Jahr, schwierig für den 8. März und schwierig für das ganze Jahr über. Was aber nicht heißt, dass wir, die Abolicionistas, nicht auf die Straße gehen und unsere Rechte einklagen und unseren Raum in der Welt, also mit allen Sicherheitsregeln und Vorsichtsmaßnahmen, wie wir das schon am 25. November getan haben. Wir fordern das am Frauentag, wie es unser Recht ist. Und wird mir ein paar Fragen beantworten. Pues, muchas gracias. ¿Cómo lo ves este año? Es muy difícil, ¿no? Es un año complicado, pero es un año complicado el 8M y es un año complicado todo el año. Pero eso no quiere decir que las abolicionistas, las feministas, las mujeres salgamos a la calle a reivindicar nuestros derechos y nuestra... Zweifellos, die Pandemie ist das Thema dieses Jahr. Aber auch die Gewalt gegen Frauen, die hat zugenommen, nicht wahr? Ja klar, die Pandemie hat alle in Mitleidenschaft gezogen, aber die Frauen in noch größerem Maße hat sie ihnen doch noch prekärere Verhältnisse gebracht. Vergessen wir nicht, dass die Frauen wieder an den Heim und den Herd zurückgeschickt wurden. Dazu mit der Last sowohl des Homeoffice als auch der Kindererziehung. Und wieder haben sie die enorme Last der Verantwortung für die ganze Familie auf ihren Schultern. Und außerdem haben viele die Arbeit verloren, weil sie keine Papiere bzw. Arbeitsverträge hatten. Ihre Situation war immer heikel und jetzt ist sie noch prekärer geworden. Man sehe sich nur die Hungerschlangen bei den Tafeln und die Zwangsräumungen an. Das sind überwiegend Frauen, Frauen mit Kindern. Und das scheint wohl keinem aufgefallen zu sein, denn es gibt keine Statistik, die den weiblichen Anteil an der Armut erfasst. Denn wir Frauen sind von der Krise doppelt betroffen. Wir haben hier zwei starke Frauen. Die eine ist Ada Colau im Rathaus und die andere ist Irene Montero, die Ministerin für Gleichheit. Was erwartest du von diesen beiden? Sie sollen zurücktreten, denn die Gleichheitsministerin hat gezeigt, dass sie eine Gegnerin der Frauenrechte ist. Sie hat nicht ein einziges Gesetz zur Gleichstellung der Frau gemacht. Sie ist eine Gegnerin der Frauen. Und Ada Colau ist schon seit langem dabei, die Stadt Barcelona in ein Ziel für Sexualtourismus aus Südspanien und Europa zu machen und Makrobordelle zu etablieren und die Prostitution als eine Option auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren. Wir sind also dagegen als Feministinnen. Für uns ist jede Prostituierte eine Sklavin und die Sklaverei gehört abgeschafft. Selbstverständlich, aber das Makrobordellprojekt ist ja vom Tisch, oder? Ja gut, aber es gibt an der Rambla das Babydoll, ein Striptease-Lokal für Männer aus ganz Europa. Also bei dieser Art von Industrie kann man sich ja die Art von Publikum vorstellen, die wir hier in der Stadt dann haben. Glaubst du, das ist eine persönliche Entscheidung von Ada Colau? Oder sind da nicht vielleicht noch ganz andere Kreise, die dahinter drücken? Ich weiß nicht, was im Kopf von Ada Colau vor sich geht, aber sie hat einen Diskurs gepflegt für Sexualarbeit. Und das ist nichts anderes, als die Frauen als Ware abzustufen, als Fleisch. Keine Frau wird geboren, um Hure zu sein. Und keine darf durch diese Sklaventätigkeit hindurchgehen. Es muss eine Politik und es müssen politische Maßnahmen ergriffen werden, die das unterbinden. Glaubst du, die Bezeichnung Sexualarbeiterin, Trabajadora Sexual, für die Tätigkeit wertet den Status nicht auf? Klar, das ist eine Neosprache, die dahinter steht, mit der Absicht, das Abscheuliche zu normalisieren. Denn es ist eine permanente Verletzung der Menschenrechte. Abstoßend, dass Männer dafür bezahlen, Frauen vergewaltigen zu dürfen. Denn nichts anderes ist ja die Prostitution. Okay, einverstanden. Aber in der feministischen Bewegung gibt es auch Frauen, die die Prostitution verteidigen. Ich sehe das so. Wer das sagt, ist keine Feministin, sondern etwas anderes, aber nicht feministisch. Genauso wie das Geschlecht die Persönlichkeit ja auch nicht definiert. Ich sehe, du hast ja einen Button an deiner Jacke, da steht: Freier in den Knast, Prostitution ist Vergewaltigung. Das ist in Schweden schon der Fall, oder? Klar, das funktioniert da perfekt. Damit haben sie in Schweden die Prostitution zu über 90% reduziert. Und nicht nur das. Sie wird auch noch als etwas Schlechtes angesehen. Und sie ist auch offiziell geächtet. Denn das ist der Kern der Sache. Wir müssen unsere Kinder erziehen, damit sie Prostitution als etwas Schlechtes ansehen. Damit sie es als etwas Schlechtes ansehen, Frauen zu kaufen. Im Moment ist das hier in Spanien und in Katalonien etwas Normales. Feste und Feten enden im Puff. Es muss also ein Wandel eintreten, sowohl in der Mentalität als auch in der Gesetzgebung, damit dies nicht mehr als etwas Normales angesehen wird. Die Vorstellung, dass Sexarbeit eine Arbeit wie jede andere sei, verlängert das Elend der Frauen nur. Dabei ist ja schon alles gesagt. Schweden zeigt, wie es geht. Deutschland hat versucht, die Prostitution zu regulieren und sie so in eine Hölle für die Frauen verwandelt. Also vielen Dank für deine Aussagen und dafür, euren Standpunkt so klar herausgestellt zu haben. Ich gebe dir jetzt mal meine Karte und den Link, wo du dann das Interview nachhören kannst. Danke. Ja, danke. Ah, hör mal, wie heißt du übrigens? Nuria González, Catalunya Abolicionista, Plataforma Feminista. Gut, tschüss. Te voy a dar mi tarjeta, vale. Y el link donde luego puedes buscarlo, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias, adiós. Oye, ¿cómo te llamas? Sí, Nuria González. Aquí de la organización... Catalunya Abolicionista, Plataforma Feminista. Vale, ok, gracias. Chao. Ich bin die Hure an der Bar, die ich vor 100 Jahren war. Ich bin, was du vergessen hast, der ausgestorbene Palast. Der Mond bin ich, der dich verzehrt. Ich bin die Nacht, die wiederkehrt. Ich war, ich werde sein, ich bin. Die maulbeerfarbene Negerin, ich bin das Rauschgift, das du rauchst, und der Strom, den du verbrauchst, das Meer, das dir zu Füßen scheut. Ich bin der Hund, der von dir träumt, der Tropf, an dem du hängst, der Haufen Geld, an den du denkst. Ich war, ich werde sein, ich bin die maulbeerfarbene Negerin. Ich bin das Auge, das dich sieht, die Zarin, die vor dir hinkniet, das Fleisch, das du zu Abend isst. Ich bin dein Abgott und dein Mist. Ich bin dein Engels und dein Marx. Ich bin der Deckel deines Sargs. Ich bin, ich werde sein, ich war die Fledermaus in deinem Haar, die Fledermaus in deinem Haar, die Fledermaus in deinem Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Haus der Kapitulation. Historischer Ort und ein außergewöhnliches Museum zugleich. Das ist das eher unscheinbare Gebäude in der Zwieseler Straße 4 in Berlin-Karlshorst. Als in der Nacht auf den 9. Mai 1945 die deutschen Streitkräfte auch gegenüber dem sowjetischen Hauptquartier kapitulieren mussten, bereits am 7. Mai hatte Generaloberst Alfred Jodl die Kapitulation im Hauptquartier der Alliierten in Reims unterzeichnet, wählte man als Ort der Zeremonie die Pionierschule der Wehrmacht in Berlin-Karlshorst aus. Heute ist darin das Deutsch-Russische Museum untergebracht. ...1967 wurde dieses als historische Gedenkstätte der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland gegründet. 1986 im Museum der bedingungslosen Kapitulation des faschistischen Deutschlands im Großen Vaterländischen Krieg umbenannt. Am 10. Mai 1995 eröffnete zum 50. Jahrestag des Kriegsendes in Europa als deutsch-russische Kooperation das neue Museum. In einem multiperspektivischen Ansatz erzählt die Dauerausstellung vom Krieg der Jahre 1941 bis 1945, der aus deutscher Sicht als Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, aus russischer als großer vaterländischer Krieg wahrgenommen wird. Nicht nur auf die militärischen Ereignisse, sondern vor allem auf die Schicksale und das Leiden der Menschen richtet sich der Blick. 2013 wurde die Ausstellung auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht. Sie präsentiert auch zwischen beiden Ländern umstrittene Deutungen. Mit Hilfe zahlreicher Exponate, darunter viele persönliche Gegenstände, Plakate, Fotos und Dokumente, werden die Härte des Krieges und seine Folgen für die Betroffenen nachvollziehbar. Hör- und Videostationen ergänzen die Begleittexte. Jährlich bietet das Museum ein bis zwei Sonderausstellungen zum Themenkreis der deutsch-sowjetischen Beziehungen im 20. Jahrhundert an. Darüber hinaus gibt es Vorträge und Podiumsdiskussionen oder es werden Filme gezeigt. Zur Dauerausstellung ist 2014 im Selbstverlag des Museums ein Katalog erschienen. Internetadresse www.museum-karlshorst.de. Und für alle, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind und wenn sie mal in Berlin sind, vielleicht das Museum besuchen wollen, hier die Adresse nochmal: Haus der Kapitulation, Zwieseler Straße 4 in Berlin-Karlshorst. Song. was machst du da? Der Krieg ist vorbei. 2, 3, 4. Was machst du noch hier? Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 199. No pasarán. Pasaremos. Y el 19 de junio de 1933. Y con ayuda de Dios, ¡Toda España! Los bravos hombres del pueblo. England und Spanien versuchen weiterhin, die Nichteinmischung der europäischen Großmächte in den Spanischen Bürgerkrieg durchzusetzen. Am 15. August 1936 hat England die Ausfuhr von Kriegsmaterial verboten. Deutschland will ebenfalls dem Nichteinmischungsabkommen beitreten, beschließt aber intern, seine Material- und Waffenunterstützung geheim fortzusetzen. Am 28. August hat auch die Sowjetunion die Ausfuhr von Kriegsmaterial nach Spanien verboten, gleichzeitig aber den seit langem geplanten Botschafteraustausch mit Spanien vollzogen. Ihre Waffenhilfe will die Sowjetunion über die Komintern organisieren, nachdem die Republik als Bezahlung große Summen Goldes angeboten hat. Während Deutschland und die Sowjetunion ein doppeltes Spiel zu treiben versuchen, kommt auf Drängen Englands eine Kommission zur Kontrolle der Nichteinmischung zustande, die sich aber in der Folge als völlig unwirksam erweist. Am Sonntag, den 23. August, ist es in Madrid zu einem Brand im Mustergefängnis gekommen. Nach diesem Vorfall, über den die Zeitung El Socialista berichtet, sind viele der dort inhaftierten Faschisten erschossen worden. Gegen 4 Uhr nachmittags, nach einer Durchsuchung auf der dritten Galerie des Mustergefängnisses, auf der sich die Mehrzahl der faschistischen Gefangenen und auch jene befinden, die nach der Erstürmung der Montagna-Kaserne verhaftet wurden, ereignete sich ein Brand in der Materialkammer des Gefängnisses, der rasch auch auf die Bäckerei übergriff. In aller Eile wurden Feuerwehren herbeigerufen, um das Feuer zu bekämpfen. Sicherheitskräfte der Bereitschaftspolizei und der Miliz umstellten das Gebäude und trafen Vorkehrungen, um eine etwaige Flucht der faschistischen Gefangenen zu verhindern. Die Miliz besetzte die Häuser in der Umgebung des Gefängnisses. Bald war jegliche Fluchtmöglichkeit ausgeschlossen. In der Folge verbreitet sich in der Stadt das Gerücht von einer Revolte. Milizmänner fordern die sich versammelnde Menge auf, das Gefängnis zu stürmen und die politischen Gefangenen umzubringen. Sozialistische Politiker raten zur Mäßigung, aber die Miliz will davon nichts wissen. 40 Personen werden im Gefängnishof erschossen und die Leichen herumgerollt, um die übrigen Häftlinge einzuschüchtern. Später erschießt man eine Auswahl der prominentesten dort inhaftierten Faschistenführer. Die von sozialistischer Seite erhobenen Vorwürfe führen am 4. September 1936 zum Rücktritt des Ministerpräsidenten Giral. Der Sozialist Largo Caballero bildet die neue Regierung. Sein Kabinett besteht aus 2 Kommunisten, 6 Sozialisten und 2 Vertretern der republikanischen Linken. Der Ruck nach links beginnt sich abzuzeichnen. Auf der Seite der Nationalisten wird Franco am 1. Oktober in Burgos zum Staatsoberhaupt eingesetzt. Er legt sich den Titel Caudillo zu, im Spanien des ausgehenden Mittelalters die Bezeichnung für die großen Heerführer. Außerdem wird eine administrative Junta unter dem Vorsitz des Generals Dávila, einem Freund Molas, gebildet. Dank der durch deutsche Hilfe garantierten Luftüberlegenheit der Nationalen kommt die Offensive der Afrika-Armee aus dem Raum von Toledo gegen Madrid gut in Gang. Über die Situation in Nordspanien berichtet der sowjetische Journalist und Pravda-Korrespondent Michail Koltsov, der im Herbst 1936 eine Informationstour durch Asturien unternimmt. 9. Oktober. Diese Gegend ist jetzt nicht nur durch die Natur von der Welt abgeschnitten. Vom Westen her und vom Süden drängt das faschistische Heer aus Galizien, León und Burgos. Vom Meer aus wird sie von den Kreuzern der Aufrührer beschossen. Ein schmaler Streifen am Ufer verbindet Gijón mit Santander und dem Baskenland. Doch in San Sebastián, in Irún, sind die Faschisten. Die Hauptstadt Asturiens, Oviedo, ist fast vollständig von der großen, ausgezeichnet bewaffneten Garnison der Rebellen besetzt. Immerhin sind die asturischen Proletarier bis jetzt die besten Kämpfer des spanischen Volkes. Hier gibt es schon Organisation, Erfahrung, einen straffen, bestimmten Kampfstil unter schwierigen Bedingungen. Angelin ist ein junger, aber ernster, nachdenklicher Mensch, Arbeiter. Nüchtern überblickt er die Kompliziertheit der Situation. Die Kommunisten stehen, was die Aktivität anbelangt, an erster Stelle, aber das Komitee ist bemüht, dies nicht herauszustreichen. Es will die Sozialisten, die hier alte Verbindungen und Stützpunkte in der Arbeiterbewegung, in den Gewerkschaften haben, nicht aus der Leitung drängen. Anarchisten gibt es wenige. Die linken Republikaner sind eine kleinbürgerliche Partei. Obwohl sie an der Verwaltung auch teilhaben, sind sie im politischen Leben kaum zu spüren. Nachdem die Fabriken und der Bergbau verstaatlicht worden sind, sozialisiert die hiesige Macht gleichzeitig die Leichtindustrie, den Handel, das Handwerk, fast alle Gewerbe bis zum Schuhputzer. Munition hätten die Asturier in genügender Menge. Sie könnten sogar noch etwas an andere Fronten abgeben. Fleisch gäbe es hier auch. Sehr schlecht stehe es mit dem Brot. Die Getreidegegenden Spaniens, Kastilien, Aragon und Valencia könnten Asturien weder auf dem Wasser noch auf dem Landweg beliefern. Für den Ankauf von Getreide in Frankreich fehle es an der nötigen Valuta. Um die Soldaten an der Front zu ernähren, habe man in Gijón den Brotverkauf für 18 Tage einstellen müssen. Eine andere Schwierigkeit der asturischen Führer sei die Versorgung der Soldaten mit Kleidung und Schuhen. Die Bevölkerung im Hinterland sei bereit, ihre Kleidung und ihr Schuhwerk an die Front zu schicken, aber dann bleibe sie selbst nackt und bloß. Ohne Mantel oder Regenkleidung, ohne Schaftstiefel oder wenigstens Gummischuhe seien hier selbst ausgezeichnete Soldaten lahmgelegt oder in ihrer Kampftätigkeit gehemmt. Auch habe Asturien keinen Tabak und keine Zündhölzer mehr. Die Operation der Belagerung Oviedos leiten unmittelbar die Kommissare González Peña, Sozialist, und Juan José Manso, Kommunist, beide Parlamentsdelegierte von Asturien. Das Aufmarschgelände für die Kämpfe um Oviedo ist ein geschlossener Kreis von nur 6 Kilometer Durchmesser. Um aber durch alle Positionen zu kommen, brauche man Tage und Tage. Ringsum gibt es keine Wege. Von jeder Seite muss man über Berge, über steile Hänge und Engpässe, durch Tunnels. Am einfachsten ist es, von Norden her nach Oviedo zu gelangen. Von Gijón aus waren wir in 40 Minuten in der vordersten Linie. Aus Lugones blickt man auf die ganze Stadt, auf die Kathedrale, auf die Regierungsgebäude. Von hier aus wird kein weiterer Angriff unternommen. Eine Doppelreihe Schützengräben und Befestigungen warten auf den Gegner, den die Republikaner zwingen wollen, gerade in diese Richtung die Stadt zu verlassen. Die Unterstände und Festungsgräben sind tief, bequem, gut angelegt, nach Bergbauart. Aber es ist Wasser hineingekommen und die sommerlich gekleideten Leute werden nass, matt, krank. Alle Halstücher sind zu Halsschals geworden, aus Bettlaken sind Fußlappen entstanden. In die Schlafdecken haben die Soldaten Löcher für den Kopf geschnitten und so tragen sie sie anstelle von Regenmänteln. Die Position der Belagerer ist also keineswegs günstig. Hinzu kommt, dass die republikanischen Verbände in Asturien und im Baskenland fast völlig auf sich selbst gestellt sind und wenig Unterstützung von der Regierung in Madrid erwarten können. Im Westen ist der für die Republikaner schwierigste Abschnitt. Hier macht ihnen ein faschistischer Heeresverband von einigen tausend Mann zu schaffen. Dieser Rebellenkolonne aus Luarca gelang es, die Linien der Volksmiliz zu durchbrechen. Aber dann umzingelten die Bergleute sie, hielten die Rebellen auf. Um aber diesen Truppenverband völlig zu liquidieren, braucht man zusätzliche Kräfte. Die Bergleute ziehen es jedoch vor, erst einmal alles in Oviedo zu erledigen. Da ist der kleine Ort Trubia mit seiner berühmten Waffenfabrik. Hierher wollen die Meuterer vorstoßen. Trubia soll verteidigt werden, aber auf jeden Fall evakuiert man die wichtigsten Betriebsanlagen, die größten Werkbänke und von den Verbleibenden diejenigen Teile, ohne die sie nicht funktionieren. In den letzten Tagen sind die Kämpfe wegen des ununterbrochenen Regens und des Nebels eingeschränkt worden. Nach Oviedo kann man nur von Süden oder von Südwest her gelangen. Abends sind wir wieder in Gijón. Unsere Gastgeber sind verlegen, sie können uns nichts zeigen. Regengüsse, Feuchtigkeit, Matsch, man kann kaum die Nase auf die Straße hinausstrecken. Und im Sommer ist es hier doch so schön. Im Nordosten verläuft die Front um diese Zeit vor Huesca, Zaragoza und Teruel. Von dieser Front berichtet der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry in seinen Reportagen für den Intransigeant. Gestern landete ich in Lérida, wo ich 20 Kilometer hinter der Front übernachtete, bevor ich an die Front selber fuhr. Diese Stadt, die so nah an der Feuerlinie liegt, kam mir friedlicher vor als Barcelona. Autos fuhren bedächtig umher, ohne dass Gewehre aus den Wagentüren hervorlugten. In Barcelona liegen Tag und Nacht 20.000 Zeigefinger auf 20.000 Abzughähnen. Und da sich diese waffenstarrenden Meteore unermüdlich inmitten der Menge bewegen, kann man sagen, dass die ganze Stadt pausenlos in der Schusslinie liegt. Doch diese Menge, der man mitten ins Herz zielt, bemerkt das nicht mehr und geht ihrer Beschäftigung nach. Hier geht kein Passant umher, der einen Revolver in der Hand wiegt. Es gibt hier nicht diese etwas anmaßenden Anhängsel, bei denen auffällt, dass sie so lässig wie ein Handschuh oder eine Blume getragen werden. In Lérida, der Frontstadt, nimmt man die Dinge ernst. Hier braucht man nicht mehr mit dem Tod zu spielen. Und doch. »Schließen Sie doch ordentlich Ihre Läden!« Ein Milizsoldat vor dem Hotel hat den Auftrag, Lichter, die er sieht, durch Gewehrschüsse in die Fensterscheiben zu löschen. Nun fahren wir im Wagen durch das Kampfgebiet. Die Barrikaden werden immer zahlreicher und von jetzt an müssen wir jedes Mal mit den Revolutionskomitees verhandeln. Die Passierscheine gelten nur noch von einem Dorf zum anderen. »Wollen Sie noch weiterfahren?« »Ja.« Der Präsident des Komitees zieht eine Karte großen Maßstabs zu Rate, die an der Wand hängt. »Da kommen Sie nicht durch. Die Aufständischen halten 6 Kilometer von hier die Straße besetzt. Sie können diesen Umweg fahren. Dort ist die Strecke wohl frei. Falls nicht, heute früh war die Rede von Kavallerie.« Die Erkundung der Front ist recht kompliziert. Freundliche Dörfer, rebellische Dörfer, unsichere Dörfer, die von morgens bis abends den Besitzer wechseln. Diese Verzahnung zwischen den unterworfenen und nicht unterworfenen Zonen macht auf mich den Eindruck einer ziemlich kraftlosen Auseinandersetzung. Das ist nicht jene Schützengrabenlinie, die erbitterte Gegner messerscharf voneinander trennt. Mir ist, als wenn ich in einem Sumpf versenke. Hier hat man noch festen Boden unter den Füßen, dort gibt er nach. Und wir brechen wieder auf in diesem Treibsand. Wie viel Raum, Wie viel Luft liegt zwischen den Truppenbewegungen? Diesen militärischen Operationen fehlt es erstaunlich an Dichte. Am Dorfausgang brummt eine Dreschmaschine. In einer goldenen Aureole arbeitet man hier für das tägliche Brot, und die Arbeiter grüßen uns mit breitem Lächeln. Ich war so wenig gefasst auf dieses schöne Bild des Friedens, doch der Tod stört hier nur wenig das Leben. Ein geografischer Terminus fällt mir ein. Ein Totschläger kommt auf den Quadratkilometer, und zwischen zwei Totschlägern weiß man nicht genau, wer das Land in Besitz hat. Dieses Ernteland, diese Weinberge. Und lange höre ich die Dreschmaschine singen, unermüdlich wie ein pochendes Herz. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 199, eine Niemandsland-Produktion, 2021. Literaturhinweis: Die zitierten Stellen stammen aus zwei Büchern. Antoine de Saint-Exupéry, Gesammelte Schriften, dritter Band, Düsseldorf 1959. Und Michael Koltsov, »Die rote Schlacht«, Berlin 1960. No pasarán. Pasaremos. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Família radiofònica! Du gehst an mir vorbei, es ist ja einerlei, ausgelöscht, was einmal war mit uns und unserer Liebe oft. Glaub ich wär bei dir und du sprichst mit mir, wie es einst war, ganz früher war. Ach, die schönen Stunden sind vorüber und andere Menschen sind dir Liebe. Dich quält nicht wie mich Sehnsucht, du. Du gehst an mir vorbei, es ist dir einerlei. Lebe wohl und goodbye. Stundenlang sich fragen, tagelang sich sagen, musste das sein. Wochenlang im Herzen immer nur die Schmerzen und man ist so allein. Du gehst an mir vorbei. Es ist dir einerlei, ausgelöscht, was einmal war mit uns und unserer Liebe. Glaub ich wär bei dir und du sprichst mit mir, wie es einst war, früher war. Doch die schönen Stunden und andere Menschen sind dir lieber. Dich quält nicht wie mich Sehnsucht, du. Du gehst an mir vorbei, es ist dir einerlei. Lebe wohl und thank you. Seit langem mal wieder im Niemandsland, Le Monde Diplomatique mit einer Hintergrundanalyse über die Verbrechen der UÇK im Kosovo. Das Kosovo-Tribunal. Erste Anklagen gegen ehemalige UÇK-Kommandanten in Den Haag von Jean-Arnold Deran und Laurent Gessler. Am 5. November 2020 trat Hashim Saci, Präsident des Kosovo, mit aufgelöster Miene vor die Presse, um seinen Rücktritt zu verkünden. Das Kosovo-Sondertribunal, ansässig beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, habe die Anklage gegen ihn bestätigt. Der ehemalige Sprecher und spätere Oberkommandierende der Kosovo-Befreiungsarmee UÇK wird wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während und unmittelbar nach dem Unabhängigkeitskrieg 1998-99 vor Gericht gestellt. Wenige Stunden zuvor hatte auch Kadri Veseli, Chef der Demokratischen Partei des Kosovo PDK und ehemaliger Leiter des früheren Nachrichtendienstes des Kosovo SHIK, die Anklage gegen seine Person bestätigt. Ebenso wie der Abgeordnete Recep Selimi. Bereits am Vorabend war der frühere UÇK-Sprecher und spätere Parlamentspräsident 2007 bis 14 Jakub Krasnici in Pristina verhaftet worden. Nach der Veröffentlichung der Anklageschrift am 24. Juni 2020 musste Saci bereits ein Treffen mit seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić in Washington absagen. Die vier Politiker, die das Büro des Chefanklägers verhaften und zur Untersuchungshaft in die Niederlande überstellen ließ, müssen sich nun wegen bandenmäßig begangener Verbrechen wie Verfolgung, willkürliche Verhaftungen, Folter und Mord verantworten. Der Sondergerichtshof Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office wird hauptsächlich von der EU finanziert und ist mit der Verfolgung von Kriegsverbrechen in der ehemaligen serbischen Provinz zwischen dem 1. Januar 1998 und dem 31. Dezember 2000 betraut. Er gehört offiziell zum Justizsystem des Kosovo, sitzt aber in Den Haag und seine Richter stammen aus dem Ausland. Seit Sommer 2019 wurden hier mehrere Dutzend ehemalige Guerillakämpfer angehört, teils als Verdächtige, teils als Zeugen. Als erster Angeklagter musste am 28. September 2020 Salih Mustafa vor Gericht erscheinen. Der einstige UÇK-Kommandeur in der Region Lab im Nordosten des Kosovo wird beschuldigt, für Morde, unmenschliche Behandlung, Folter und willkürliche Verhaftungen verantwortlich zu sein. Die Opfer waren Serben, Roma und Albaner. Die Einrichtung des Kosovo-Tribunals war eine direkte Reaktion auf einen Bericht des Schweizer Abgeordneten Dick Marty, der im Januar 2011 von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats angenommen wurde. Marty, der bereits für seine Ermittlungen zu den Geheimgefängnissen der CIA bekannt war, hatte die außergerichtliche Verhaftung von mehreren hundert serbischen und Roma-Zivilisten untersucht, die offenbar nach Albanien deportiert worden waren, um sie dort verschwinden zu lassen. Marty deckte auch illegale Verhaftungen, Folter und Ermordungen von Albanern auf, die der UÇK als politische Gegner galten. Dabei handelte es sich vor allem um Mitglieder der Demokratischen Liga des Kosovo, LDK, der Partei des prominenten Widerstandsführers und späteren Präsidenten Ibrahim Rugova. Diese Verbrechen wurden zum Teil während des Krieges begangen, zum Teil aber auch später, nachdem Kosovo 1999 unter UN-Verwaltung gestellt und über 40.000 NATO-Soldaten dort stationiert worden waren. Vor dem Marty-Bericht hatten bereits die Interimsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo, UNMIK, und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, festgestellt, dass Gefangene unmenschliche und erniedrigende Behandlung erfahren hatten und man Opfer verschwinden lassen hatte. Auch der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, TPIY, hatte zu möglichen Kriegsverbrechen der UÇK ermittelt. Carla Del Ponte, TPIY-Chefanklägerin, zwischen 1999 und 2007 berichtete später, sie sei an der Fortführung ihrer Ermittlungen gehindert und Beweisstücke seien absichtlich vernichtet worden. Die Anschuldigungen des Marty-Berichts wurden im Juli 2014 von John Clint Williamson bestätigt, einem amerikanischen Diplomaten, den die EU als unabhängigen Ermittler eingesetzt hatte. Allerdings bedurfte es starken Drucks aus Brüssel und Washington, damit das kosovarische Parlament 2015 durch einen Verfassungszusatz die Einrichtung des Sondertribunals ermöglichte. In seinem Bericht hatte Marti auch auf einen möglichen Handel mit Organen serbischer Gefangener für Transplantationen im Ausland hingewiesen. Diese Anschuldigung sorgte für große mediale Aufmerksamkeit und provozierte eine Welle der Entrüstung, ganz so, als könne die UÇK unmöglich derartige Verbrechen begangen haben. Florence Hartmann, die frühere Sprecherin von Cara del Ponte, bezeichnete die Vorwürfe als unverantwortlich und sprach sogar von Revisionismus. Offenbar wolle man die Verbrechen der serbischen Armee mit dem Verweis auf andere Übergriffe relativieren. Allerdings könnte der vermutete Organhandel tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs sein, denn er ist nur ein Vorwurf unter vielen. Der Marti-Bericht beleuchtet nämlich vor allem, wie eine kleine Gruppe von Guerillakämpfern, die zumeist aus der Region Drenica in Zentralkosovo stammten, das Monopol des bewaffneten Kampfs gegen die serbische Regierung für sich beanspruchte. Die Mitglieder dieser Gruppe waren häufig familiär verbunden und zögerten nicht, potenzielle Rivalen auszuschalten, um an die Macht und die staatlichen Pfründe zu kommen. Die aus der UÇK hervorgegangene Demokratische Partei des Kosovo, PDK, konnte sich auf die geheimen Netzwerke des SHIK stützen, der noch lange nach Kriegsende weiter aktiv blieb, aber auch auf die Veteranen, deren Anzahl nach Friedensschluss exponentiell in die Höhe schoss. Als ehemaliger Kämpfer hatte man Anrecht auf verschiedene soziale Vergünstigungen und dieser Status wurde, als Instrument der Klientelpolitik, eher für politische Treue als für das Ausharren im Untergrund vergeben. Die internationale Verwaltung im Kosovo war lange von der Angst gelähmt, einen Konflikt mit dieser mächtigen Interessensgruppe heraufzubeschwören, die bei jeder Verhaftung eines ehemaligen Guerillaführers auf die Barrikaden ging. Das war auch den Richtern des Sondertribunals bewusst. Unmittelbar nach der Verhaftung von Salih Mustafa ließen sie zwei Führer der Organisation, der UÇK-Veteranen Hüsni Guşati und Nazim Haradinaj, wegen Justizbeleidigung, Einschüchterung von Zeugen und Verbreitung geheimer Ermittlungsunterlagen festnehmen. Seit dem Ende des Konflikts wird überall in Kosovo an den Vaterländischen Krieg erinnert. Nach dieser Heldenerzählung sind Kriegsverbrechen allein auf der Seite der serbischen Regierung unter Slobodan Milosevic zu suchen. Die Kämpfer der UÇK waren demnach die Bodentruppen der NATO, die sich im März 1999 zum Eingreifen entschlossen hatte, während Rugova sich zwar um das Land gesorgt hätte, aber wegen der Übermacht der serbischen Armee in Pristina nicht habe intervenieren können. Diese nationale Erzählung vermag jedoch immer weniger Menschen zu überzeugen. Zum einen macht die Aufdeckung der Verbrechen gegen die Mitglieder von Rugovas LDK die Fiktion der politischen Einigkeit der Kosovo-Albaner zunichte. Zum anderen bieten die Geschichten von den Heldentaten im Untergrund keine ausreichende Rechtfertigung mehr dafür, dass die früheren Guerilleros das Land ausplündern, häufig sogar mit aktiver Unterstützung von internationalen, vor Ort stationierten Beamten, die gewalttätige Auseinandersetzungen fürchten. Das Jugoslawien-Tribunal hatte Urteile gegen einige hochrangige serbische Täter gesprochen. Der frühere Vizepremier Nikola Šajnović und der ehemalige stellvertretende Innenminister Vlastimir Đorđević wurden 2009 bzw. 2014 zu je 18 Jahren Haft verurteilt. Doch obwohl das Tribunal mehrere ehemalige UÇK-Kommandanten angeklagt hatte, kam keiner von ihnen vor Gericht, mit Ausnahme von Haradin Bala, der 2005 für seine im Sommer 1998 im Lager Lapušnik begangenen Verbrechen für 13 Jahre ins Gefängnis wanderte. Sein Vorgesetzter Fatmir Limay wurde 2003 verhaftet, aber zwei Jahre später freigenommen. Er kehrte als Märtyrer zurück in den Kosovo, wo er sogleich eine politische Karriere startete. Die Rechtsstaatlichkeitsmission der EU im Kosovo, EULEX, eröffnete gegen ihn zwar ein neues Verfahren wegen der Ermordung von 7 serbischen Gefangenen und eines Albaners im Dorf Klečka. Doch im Mai 2012 wurde er erneut freigesprochen. Der Schutz der Zeugen ist nach wie vor die größte Herausforderung, wie der Fall von Ramush Haradinaj zeigt. Der charismatische, frühere UÇK-Kommandant im Westkosovo, der später zum Premierminister aufsteigen sollte, wurde im März 2005 angeklagt und begab sich sofort nach Den Haag, wo er jedoch am 3. April 2008 freigesprochen wurde. Dieses Urteil wurde im Juli 2010 von der Berufungskammer des Jugoslawien-Tribunals widerrufen, die außerdem Untersuchungshaft für Haradinaj anordnete, weil man ihn der Einschüchterung von Zeugen verdächtigte. Wenige Wochen nach der Eröffnung des ersten Prozesses im Februar 2007 war einer der Kronzeugen, der kosovarische Rom Kujtim Berisha, von einem Auto überfahren worden. Im November 2012 wurde Haradinaj erneut freigesprochen. Nicht nur die Zeugen, auch ihre Familien werden bedroht, erpresst oder körperlich angegriffen, mit dem Ergebnis, dass sich viele Zeugen weigern, vor Gericht zu erscheinen oder dort ihre Aussage zurückziehen. Agim Sogay etwa sollte im Prozess der Eulex-Mission gegen Fatmir Limay aussagen, den Leiter des Geheimgefängnisses von Kletschka. Mutmaßlich auf Befehl Limays sollen dort 1998 und 99 mehrere albanische und serbische Zivilisten gefoltert und ermordet worden sein. Am 27. September 2011 fand man Sogay erhängt in einem Park in Duisburg. Der Verdacht des Selbstmords wurde zwar nie offiziell ausgeräumt, aber Sogays Familie berichtete von heftigen Drohungen, denen er ausgesetzt war. Seine schriftliche Zeugenaussage, die Limay belastete, wurde von den Richtern nicht berücksichtigt. Wenige Wochen nach Dick Marty präsentierte der monegassische Abgeordnete Jean-Charles Gadetto vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats einen Bericht zum dringend notwendigen Zeugenschutz. Dieser sei in einem kleinen Land wie dem Kosovo besonders schwierig, erklärte er uns damals, denn dort kenne jeder jeden. Es reiche daher nicht aus, die Zeugen in andere Dörfer oder Regionen umzusiedeln. Die Einrichtung des Kosovo-Sondertribunals hat lange auf sich warten lassen und damit Zweifel geschürt. Würde das Gericht tatsächlich die Hauptverantwortlichen anklagen oder nur Befehlsempfänger aburteilen? Die ersten Anklageschriften machen Hoffnung, aber wird das Gericht auch durchsetzen können, dass die dringende Notwendigkeit einer Übergangsjustiz allgemein anerkannt wird? Das Jugoslawien-Tribunal zumindest ist an dieser Herausforderung gescheitert. Negoman Maric, Vertreter des Vereins der Angehörigen der serbischen Verschwundenen von Raovec, hat jedes Vertrauen in die Justiz verloren. Für ihn kommen diese Verhaftungen über 20 Jahre nach den Taten viel zu spät. Die kosovarische Gesellschaft hat noch einen langen Weg zu gehen, wenn sie sich mit ihrer Vergangenheit aussöhnen und die Verbrechen anerkennen will, die von manchen im Namen des Befreiungskampfes begangen wurden. Aus dem Französischen von Sabine Jainski. Jean-Arnold Derand und Laurent Gesselin sind Redakteure der Online-Zeitung Le Courrier de Balkan und Buchautoren. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 15. bis zum 22. März 2021. Die erste Meldung kommt aus dem katalanischen Labyrinth. Der Zugang zum Ciudadela Park war am vergangenen Donnerstag hermetisch abgesperrt. Starke Polizeieinheiten kontrollierten die Zugänge. Im Parlament von Katalonien hatten sich die frisch gewählten Abgeordneten zur konstituierenden Sitzung zusammengefunden. Niemand zweifelte an einer Koalition der drei Separatistenparteien Junts per Cat, ERC und CUP. Schon die Wahl der Parlamentspräsidentin zeigte die nationalistische Front vereint, als man, wie erwartet, mit der Stimmenmehrheit des Indepe-Lagers die unter Korruptionsanklage stehende Laura Borràs in dieses Amt wählte. Bei allen linken Programmpunkten und radikaler Rhetorik war für die CUP klar, eine neoliberale, rechte, unter Korruptionsverdacht stehende Separatistin ist ihnen näher als linke oder halblinke nicht-katalanistische Parteien. Man enthielt sich der Stimme. Borràs kam durch. Für baldigen Zoff ist gesorgt, denn die Staatsanwaltschaft wird sie bald schon des Amtes entheben müssen. Laura Borràs wird diesen Vorgang ihren Anhängern, wie schon gehabt, als Angriff auf Katalonien und so weiter verkaufen. Und das alte Spielchen geht weiter. Katalanisches Labyrinth 2. Die Staatsanwaltschaft eröffnete am Dienstag vergangener Woche ein Strafverfahren wegen Ungehorsams und Veruntreuung von Daten gegen mehrere hohe Funktionärinnen und Funktionäre der ehemaligen Generalitat unter Puigdemont. Betroffen sind die damaligen Direktoren des Statistischen Amtes und der Präsidentschaft. Sie hatten geschützte Wählerlisten für das illegale Referendum zur Abspaltung Spaniens an die Separatistenorganisationen übergeben, ohne dass die geringsten Standards des Datenschutzes befolgt worden wären. Der ganze Vorgang war illegal und wird nun geahndet. Thema Umfragen. Zu diesem Thema gibt es auch eine am Mittwoch im El Periódico publizierte und von der Cadena Ser durchgeführte Umfrage. Folgende Frage wurde den Hörerinnen bzw. den Leserinnen gestellt. Glauben Sie, dass die jüngsten juristischen Vorgänge vom Dienstag die katalanische Unabhängigkeitsbewegung stärken werden? No, nein, meinten 67%. Sí, ja, meinten 33%. Bewegungsfreiheit der Bürger, die bleibt nämlich stark eingeschränkt. Das ist das Thema. Angesichts der immer noch hohen Infektionszahlen dürfen sich die Bürger nicht wie früher frei bewegen. Der Consejo Interterritorial de Salud, das ist, sagen wir mal, der überterritoriale Gesundheitsdienst, beschloss am vergangenen Mittwoch, dass die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger auf dem gesamten spanischen Territorium weiterhin stark eingeschränkt bleiben werden. Außer auf den Kanarischen Inseln und den Balearen und mit der Opposition der Autonomie Madrid werden die autonomen Regionen gegeneinander abgeschottet bleiben. Ausgangssperre gilt von 6 Uhr in der Früh bis 23 Uhr am Abend. Maximal 4 Personen dürfen in geschlossenen Räumen beisammen sitzen oder stehen. In freien 6 Personen. Katalonien stellte sich gegen diese Regelung. Innerhalb der Wohnungen dürfen sich ausschließlich Mitbewohner zusammenfinden. Laut dem Interterritorialrat für Gesundheit bleibt es allen autonomen Regionen freigestellt, einzelne Maßnahmen nach Gutdünken zu verschärfen. Katalonien hat sich für die Ausgangssperre ab 22 Uhr ausgesprochen. Thema Diskriminierung. Der katalanische Übersetzer der jungen US-amerikanischen Poetin Amanda Gorman, die ist 22 Jahre alt, die bei US-Präsident Joe Bidens Amtseinführung ein paar Texte verlesen durfte, wurde jetzt von den Literatur- bzw. Verlagsagenten der jungen afroamerikanischen Poetin von seiner Übersetzerarbeit enthoben. Victor Obiols heißt der Übersetzer, der hatte vom Verlag Universe, der Gruppe Encyclopedia, den Übersetzungsauftrag des Gorman-Buches El Turo que Enfilem erhalten. Die Übersetzung war schon fertig, als man Victor Obiols mitteilte, dass man doch lieber ein anderes Profil einer Übersetzerin hätte, nämlich eine möglichst aktivistische Frau mit schwarzer Hautfarbe und jung. Verblüfft vor so viel verquastem Rassismus gab Obiols dem Radiosender RAC-U in einem Interview zu bedenken. Vielleicht sind diese Leute der Meinung, dass nur eine schwarzhäutige Übersetzerin mit Wurzeln in Westafrika und in Katalonien aufgewachsen eine potenzielle Übersetzerin ins Katalanische sein könnte, wenn der Text von einer afroamerikanischen Harvard-Absolventin aus Los Angeles, die auch noch Model ist, stammt. Victor Obiols ist selbst Dichter und hat sich unter anderem auch schon mit Übersetzungen von Oscar Wilde und Shakespeare ins Katalanische einen Namen gemacht. Das Buch mit einem Vorwort der US-Talkshow-Königin Oprah Winfrey soll am 8. April auf den Markt kommen, wenn man bis dahin eine geeignete Übersetzerin finden sollte. Der Anti-Antirassismus schlägt inzwischen die groteskesten, absurdesten Purzelbäume. Stadtplanung. Das Rathaus von Ada Colau hat in den 4 neuen Straßen des Stadtbezirks Eixample die Lizenzvergabe bzw. Genehmigungen zur Eröffnung von vergnügungslokalen Kneipen, Musikhallen, Bars und Restaurants ausgesetzt. Man will die gesunde Mischung einer sozial verträglichen kommerziellen Struktur und Anwohnerschaft nicht der Monokultur aus Vergnügungsstätten opfern, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die betroffenen Straßenzüge und Plätze sollen in sogenannte Superias und Grünzonen umgewandelt werden. Die betroffenen Straßen sind Conseil de Sainte zwischen Villa Marie und Roger de Juria, Rocafort und Comte de Borel. Die Teniente der Alcalde für Urbanismus, Ökologie und Mobilität, Frau Jeannette Sanz, erklärte, dass man auf eine Ladenstruktur für die Bewohner mit Nachhaltigkeit und lokalen Produkten setze. Thema gefüllte Taschen, Politikergehälter. Die katalanische Landesregierung Generalitat hat 300 hohe Funktionäre und Amtsträger. Diese Personen verdienen die höchsten Gehälter aller autonomen Regionen in Spanien. Allein der letzte zwangsenthobene Präsident, Quim Torra, hatte sich ein Gehalt von 153.000 Euro brutto zugesichert. Die katalanischen Mitglieder der Landesregierung, die Consejeros, die Consejers, bekommen 115.000 Euro. Mehr als 180 dieser Leute verdienen mehr als der Chef der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, oder dessen Vize Pablo Iglesias. Die kriegen nämlich nur, in Anführungsstrichen, 84.845 bzw. 79.746 Euro. Wenn diese Leute also demnächst Spanien bestiehlt uns rufen, sollte man sie doch mal auf ihre fetten Apanagen ansprechen. Thema Tourismusindustrie. Der Tourismussektor fordert seit Tagen vom Govern einen konkreten Zeitplan zur Wiedereröffnung der Tourismusinfrastruktur Kataloniens noch vor dem Sommer. Besonders die von der Pandemiekrise hart getroffene Tourismusindustrie der Costa Brava und der Costa Daurada verlangt Verhandlungen mit den verantwortlichen Politikern. Die Tourismusverbände fordern konkrete Daten und Termine, um ihre Kapazitäten für die Sommersaison planen zu können. Auch die Kreuzfahrtindustrie drängt auf Öffnung. Doch die Hafenbehörden von Barcelona haben keinerlei Termine für Anlegeerlaubnis für Kreuzfahrtschiffe herausgegeben. Andererseits hat die Gesellschaft MSC eine Route übers Mittelmeer angekündigt, die man im Juni für das Schiff Grandiosa von Barcelona aus öffnen wolle. Die Schiffe von MSC sollen wie sogenannte Blasen funktionieren. Nur 48 Stunden vor Reisebeginn als negativ getestete Passagiere werden nach einem weiteren Test an Bord gelassen. Thema Verimpfung, Impfung für alle. Die Generalitat sieht vor, bis zum Juni dieses Jahres 30% aller Bürgerinnen und Bürger gegen Covid-19 geimpft zu haben. Die Consejera de Salud, Gesundheitsministerin sozusagen, Frau Alba Vergés, erklärte, dass man ab April mit der Lieferung von weiteren Impfdosen rechne. Man erwarte die Impfstoffe von Pfizer und Janssen. Letzteres soeben von der Europäischen Gesundheitsbehörde zugelassen. 2000 Impfdosen des Labors AstraZeneca wolle man vorläufig zurückziehen, wenn die europäischen Behörden diesen Impfstoff als gefährlich einstuften. Vergessen wir nicht, es gab diese fürchterlichen Thrombosefälle mit Toten aufgrund der Verabreichung von dem Impfstoff von AstraZeneca. Man überlege noch, ob man mit diesem Stoff Personen zwischen 55 und 65 Jahren impfen solle. Antwort auf Unternehmerbeschwerde. Die linksradikale Indepe-Partei KUP und eine anarchistische Gewerkschaft organisierten am Samstag bei Tres Chimeneas in Barcelona eine Art Antwort auf die Veranstaltung der Unternehmerverbände gegen die Plünderungen und Zerstörungen bei den Pro-Repa-Hasel-Demos von vor zwei Wochen. Diese Demos hatten Millionen Schäden, Plünderungen und Zerstörungen zur Folge gehabt. Die KUP-Leute nun warnten die Unternehmer, dass man weiter sozial mobilisieren werde. Circa 200 Leute kamen zu dem Ereignis zusammen. Verschiedene Redner und Rednerinnen forderten eine Verbesserung des öffentlichen Gesundheitssystems, menschenwürdigen Wohnraum und Arbeit für alle, besonders junge Menschen. Habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Pases lo que pases, aquí estamos. Tod auf dem Elektroroller. Ein 25-jähriger Mann starb am Freitag, nachdem sein Elektroroller von einem Taxi erfasst worden war. Das Unglück geschah gegen 21 Uhr an der Ecke Ausias Marc, Paseo San Juan. Der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus. Es ist der zweite tote Elektrorollerfahrer in diesem Jahr auf Barcelonas Straßen. Allein auf Barcelonas Straßen ist die Zahl dieses Fortbewegungsmittels inzwischen auf ca. 40.000 Teilnehmer täglich angewachsen, wie AMB, Área Metropolitana de Barcelona, bekannt gab. Ein Umfrageergebnis, Umfrage 2, wie immer durchgeführt von der Cadena SER und El Periódico. Die Frage lautete: Vertrauen Sie darauf, dass bis zum Sommer die Ziele der Impfkampagnen erreicht sein werden? No, nein, 73%. Si, ja, 27%. Also fast schon rote Karte für die Impfkampagne. Justiz gegen das Rathaus. Die Mühlen der Justiz machen auch vor dem Rathaus nicht Halt. Der katalanische Anwaltsverband hat bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen das Rathaus von Barcelona und seine Bürgermeisterin Ada Colau gestellt. Grund: Man sehe mehrere Fälle von Korruption und Veruntreuung bei der Vergabe von öffentlichen Subventionen. Das Ministerium, Ministerio Público, hat noch nicht entschieden, ob der Anzeige der katalanischen Rechtsanwälte stattgegeben werden soll. Es handelt sich um eine Gesamtsumme von 3,4 Millionen Euro. Colaus Rathaus soll diese Gelder an sogenannte befreundete Organisationen als Subventionen vergeben haben, genauer gesagt an die DESC, das Observatori zur Diskrimination, dann an die PAH, das ist die Bürgerplattform der Hypothekenopfer, ferner die APE, Alianza contra la Pobreza Energética, und die Ingenieros sin Frontera, die Ingenieure ohne Grenzen. Diese Organisationen sollen nach Ansicht der katalanischen Rechtsanwälte zu Unrecht die Subventionen bekommen haben, denn die ideologische Nähe zu den Ideen der Bürgermeisterin seien allzu manifest und so weiter und so weiter. Alles sieht hier nach Retourkutsche aus wegen der Korruptionsaffäre der Independentista-Aktivistin Laura Borràs, die ihre Freunde mit tranchierten Summen aus der Staatskasse unterstützt hat. Da soll die Colau auch was abkriegen. Thema Schuhe. Coole Schuhe aus Katalonien. Die Sängerin Rosalía, mittlerweile ein globaler Superstar, hat in Zusammenarbeit mit der Firma Nike ein Schuhmodell auf den Markt geworfen, das eine Mischung aus Sportschuh und katalanischer Espardenya ist und Espardenya cool heißt. AF1 Espardille. Rosalía hat sich dabei durch die Alpargatas ihres Großvaters inspirieren lassen. Das Mädchen aus San Esteve Sesrovires, so heißt der Ort, wo sie herkommt, hat im vergangenen Juli einen Vertrag mit Nike unterschrieben, um das Schuhmodell Air Max 290 zu promovieren. Ein Luftkammerschuh mit einer Riesenluftkammer mit Vanguard-Design. Thema Geisterküchen in Barcelona. Große Sorgen gibt es bei den Anwohnern im Bezirk San Martí, die sich mit einem unerwarteten Problem herumschlagen müssen. Den industriellen Großküchen, die sich mitten in ihren Wohnblöcken und Hinterhöfen breit machen und riesige Abzugsglocken und Anlagen und Schornsteine installieren. Cocinas Fantasma werden diese Makrolokale genannt, die bis zu 1400 Quadratmeter Fläche einnehmen und die boomende Delivery-Industrie mit Schnellessen versorgen sollen. 60% aller Essensbestellungen, das haben Marketing-Experten nämlich mittlerweile ermittelt, die während der Pandemie getätigt werden, werden auch weiter bestehen, auch wenn die Pandemie-Sperren aufgehoben werden, so eine Marktstudie. Also entsteht ein neues Geschäftsmodell. Doch die Anwohner wehren sich gegen industrielle Essensproduktionen in ihren Hinterhöfen, Terrassen und vor ihren Balkonen und vor ihren Schlafzimmerfenstern. Seit Tagen blockieren Anwohner verschiedener Straßen die Installation von riesigen Industrieküchen und Großöfen in ihren Gebäuden, so im Bezirk San Martí. Keine Dark Kitchen in Wohnhäusern, heißt die Parole. Im Falle eines Makrolokales in Les Corts In der Straße Felipe de Paz haben die Anwohner mobilisiert und über die Asociación de Vecinos, den Nachbarschaftsverband, das Rathaus eingeschaltet. Das hat nun eine Inspektion der Großküche veranlasst und die Anlage wegen fehlender Lizenz schließen lassen. Barcelona, Stadt der Hunde. Der Park an der Estación de Norte wird noch in diesem Jahr eine Großzone für Hunde bekommen, um die Konflikte zwischen Hundebesitzern und Parkbesuchern zu beenden. 1,1 Millionen will das Rathaus in die Hundezone investieren. Dabei soll das gesamte Gelände in zwei Bereiche eingeteilt werden, den Hundebereich und den für Hunde gesperrten Bereich. 1400 Quadratmeter soll die Hundezone umfassen, auf der Gesamtfläche von 4864 Quadratmetern. Hübsche Mäuerchen sollen das Ganze dann umgrenzen. Ja, Niemandsland, ne? Ja, ist irgendwie tolle Sendung, ne? Die machen das gut. Ist immer interessant, ne? Die erklären einem das nämlich so ganz genau, was da alles so, also wie das zusammenhängt, ne? Ach so, ja, übrigens, ich heiße Egon Kneck aus Knautsbach, ne? Ja, hier. Also sag mal, was in der Politik und ja, wie das so ineinander greift alles. Finde ich gut. Also echt klasse Sendung, ne? La Rambla de Barcelona. Das Stadtparlament verabschiedete am Dienstag, dem 16. März, das urbanistische Großprojekt Umgestaltung der Rambla mit einem Haushaltsposten von 44,5 Millionen Euro, jedoch noch ohne konkreten Termin für den Beginn der Bauarbeiten. Doch wird in nächster Zukunft ein erster Schritt dazu unternommen, indem die Kioske entfernt werden, die so lange das Bild dieser Prachtavenue geprägt hatten und jetzt so leer und verlassen und fast ohne gedruckte Presse dort in der Landschaft herumstehen. Die letzten Jahre waren diese einstigen Buchhandlungen des kleinen Mannes zu reinen Souvenirbuden verkommen. Als weitere Maßnahme der nahen Zukunft wird das Straßenpflaster renoviert und zum Teil verändert. Wir haben in vorherigen Sendungen bereits erwähnt, dass das Rathaus auch am 25. März in einem ehemaligen Kiosk eine Art Radiosender installieren wird, der Radio Ramblas heißen soll, eine Art kulturelles Bürgerradio für jede Frau und jeder Mann. Und die letzte Meldung betrifft den teuersten Club der Welt, Millionengrab FC Barça. Kurz vor Toreschluss gelang es dem frisch gewählten Präsidenten des FC Barça, Joan Laporta, die Bürgschaftserklärung über 124,6 Millionen zu ergattern. Nachdem am Samstag Laportas Vize in spe wegen Streitigkeiten zurückgetreten war, drohte der ganze Verein für einen kurzen Moment an einen US-Investitionsfonds verhökert zu werden. Doch im letzten Moment lief die Bürgschaft über eine Finanzfirma Audax Renovables, was die Unterschrift der Banco Sabadell einbrachte. Auch der spanische Fußballverband La Liga gab seinen Segen und nun steht einer feierlichen Amtsanführung des Präsidenten Laporta nichts mehr im Wege. Auch der Messi-Clan scheint glücklich und zufrieden zu sein, fließen doch die Millionen weiter in seine Taschen. Gleichzeitig entscheidet die Staatsanwaltschaft in dieser Woche auch, ob das Strafverfahren gegen den Ex-Barça-Spieler Neymar Jr. vor dem Landgericht oder vor dem Amtsgericht Barcelona stattfinden soll. Neymar drohen 2 Jahre Knast und 10 Millionen Strafgeld wegen Korruption, Steuerhinterziehung und Betrug. Und hier enden die Barcelona-Nachrichten an diesem schönen, frühlingshaften, aber immer noch frisch luftigen Montag im Zentrum der Stadt. Es ist ein klarer Himmel. Die Palmenköpfe zittern leise im sanften Wind und die gefühlten Temperaturen liegen bei 16, 17 Grad. Sein. Wer ruft, Rostock ist ein Scheißverein? Wer schreit, schwarze Sau, das war kein Elfmeter? Wer raucht Kabinett und trinkt Wurzelpeter? Wer hat Berufe, in denen man noch schwitzt? Wer sagt, kennst du den? Und dann kommt auch der Witz. der Schicht oder vom Büro. Ins Sonnen, ins Fitness, ins Nagelstudio. Hier ist die Welt noch in Ordnung, hier stimmt die Chemie. Frauen backen Kuchen und die Männer essen sie. Wer fährt mit dem Trecker am Vatertag? Wer schreibt, ich hab den längsten auf seinem langen Truck? Wer hat Sixpacks und Tribals am Bein? Wer trägt fein Rap überm Vampirline? Nach den niederen Ständen. Wenn ich Hackepeter sehe, dann kriege ich solche Sehnsucht. Wenn ich vom Werkstor stehe, dann singe ich dieses Lied. Ich bin die Stimme des Volkes. Ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß, was ihr wollt. Ich bin die Stimme des Volkes, ich sing für euch alle, für Schwarz-Rot-Gold. Ich bin die Stimme des Volkes, ich bin einer von euch, wir sind aus einem Holz und das Volk sagt du, gehörst nicht dazu. Ich fall aus der Kneipe morgens um drei, ja, wer backt denn da Brötchen in der Bäckerei? Wer singt Humba Humba, wer singt dieses Lied? Wo die Worte fehlen, da wohnt das Gemüt. Wer sagt Kinderschänder gehören gelyncht? Die Wut kommt von unten, da gehört sie hin. Es gibt höhere Töchter und das Abo der Zeit. Doch die Masse macht und die Masse ist breit. Wenn ich blaue Männer sehe, dann kriege ich einen Stich ins Herz. Wenn ich vom Fleischerimbiss stehe, dann singe ich dieses Lied. Ich bin die Stimme des Volkes. Ich weiß, was ihr denkt. Ich weiß, was ihr wollt. Ich bin die Stimme des Volkes. Ich sing für euch alle, für Schwarz-Rot-Gold. Ich bin die Stimme des Volkes, ich bin einer von euch, wir sind aus einem Holz und das Volk sagt du, gehörst nicht dazu, gehörst nicht dazu, gehörst nicht dazu, gehörst nicht dazu. Was ihr fühlt, ich weiß, was ihr wollt. Meine Lieder im Stadion, meine Lieder in der Fabrik, meine Lieder auf der Demonstration, meine Lieder sind Volksmusik und das Volk sagt du. You are listening to Niemands Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 15. bis zum 22. März 2021. Korruption, Blackout. 6 Monate vor der Bundestagswahl befinden sich CDU und CSU in einer tiefen Krise. Abgeordnete kassieren für Maskendeals, pflegen dubiose Auslandskontakte oder fallen durch horrende Nebenverdienste auf. Parteichef Laschet gerät in den Affärenstrudel. Das sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Die Union ist in Aufruhr, heißt es in einem lang angelegten Artikel zu dem Thema. Seitdem herauskam, dass sich zwei ihrer Abgeordneten an Geschäften mit Schutzausrüstung bereichert haben sollen, während im ganzen Land Angestellte um ihre Jobs fürchten, Selbstständige vor dem Ruin stehen, Ärztinnen und Pfleger ihre Gesundheit riskieren, Volksvertreter als Gewinner einer Krise, unter der das ganze Land leidet, darüber empört sich seither das halbe Land. Das Verhältnis der Unionsparteien zum Geld war immer ein spezielles. Es hat zu Skandalen, Affären, Erschütterungen geführt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist das in Vergessenheit geraten, weil an der Spitze der CDU eine maximal unprätentiöse Frau stand, für die eine uckermärkische Kartoffelsuppe stets die größte annehmbare Versuchung darstellte. Und die überhaupt erst Parteivorsitzende werden konnte, weil sie nie etwas mit schwarzen Kassen zu tun hatte. Doch nun, am Ende von Angela Merkels Amtszeit, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, stellt sich Deutschland plötzlich doch wieder die Frage, wie die Regierungspartei es mit dem Geld hält. Die Frage, wer mit den Maskengeschäften Kasse gemacht hat, ist nicht alles. Es geht darüber hinaus um die mögliche Käuflichkeit von Politikern, um gut bezahlte Nebenjobs und um enge, womöglich allzu enge Verbindungen einiger Christdemokraten zum Regime in Aserbaidschan. Am Donnerstag legte in diesem Zusammenhang der nächste Abgeordnete sein Mandat nieder. Ein gewisser Herr Mark Hauptmann aus Thüringen, bis dahin Chef der einflussreichen jungen Gruppe in der Unionsfraktion. Es geht aber auch um die Frage der Vorbildfunktion von Politikern. Das betrifft vor allem Jens Spahn, den Bundesgesundheitsminister, der die Deutschen an einem Oktobermorgen im Fernsehen aufrief, angesichts steigender Infektionszahlen Feiern und Geselligkeit zu vermeiden, um sich abends mit Unternehmern zu einem Spendendinner zu treffen. Und es betrifft den hessischen Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Wilsch, der wie ein Video zeigt, ohne Maske und Abstandsregeln seinen 60. Geburtstag feierte, während im Land Kindergeburtstage abgesagt werden. Die Deutschen sind müde, die Akzeptanz für die Einschränkung bröckelt und dann kommt heraus, dass die Regeln offenbar nicht für alle gelten. Der Zeitpunkt ist gefährlich. Wobei die Mehrheit vielleicht darüber hinweg sehe, wenn wenigstens alles funktionieren würde. Wenn die Bürger das Gefühl hätten, dass die Regierung ihren Job macht, sie vor dem Virus schützt, das Land umsichtig durch die Krise lenkt. So ist es aber nicht. Stattdessen hängt die Bundesregierung bei den Impfungen hinterher, während die USA und Großbritannien schon ein großes Stück geschafft haben. Es fehlt an Schnelltests, die wenigstens für ein paar Stunden ein wenig Freiheit ermöglichen könnten. Deutschland wird in der Pandemie nicht gut regiert und dafür trägt vor allem die Union die Verantwortung. Sie stellt die Kanzlerin, sie führt die Regierung an. Doch sie hat offensichtlich jene Fähigkeit verloren, die sie jahrzehntelang zur stärksten Partei gemacht hat. Die Union wurde stets weniger wegen ihrer Programme gewählt, als deshalb, weil sie regieren konnte, das Handwerk beherrschte und dabei meist anständig blieb. Vorbei. Nun produzieren CDU und CSU den größten Skandal seit der Spendenaffäre 1999. Georg Nüßlein, der ist 51 Jahre alt, bis vor kurzem CSU-Gesundheitsexperte aus Münsterhausen bei Günzburg, soll über seine Beraterfirma 660.000 Euro Provision erhalten haben. Es geht um Millionenaufträge für die Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung. Nüßlein soll vermittelt haben. Das mutmaßliche Schmiergeld soll über das Liechtensteiner Konto einer Offshore-Firma in der Karibik geflossen sein. Er bestreitet die Korruptionsvorwürfe. Natürlich, was soll er auch sonst anderes tun? Ein weiterer Halunke ist ein gewisser Herr Nicolas Löbel, der ist 34 Jahre alt, bis vor kurzem CDU-Außenpolitiker aus Mannheim, bot Unternehmen aus dem Gesundheitssektor an, ihnen Schutzmasken einer baden-württembergischen Firma zu besorgen und kassierte 250.000 Euro Provision. Also Schmiergeld. Nach massivem Druck aus der Union verließen Nüßlein und Löbel die Fraktion und gaben ihr Parteibuch ab. Ob sie sich strafrechtlich etwas haben zu Schulden kommen lassen, ist noch offen. Und auch, was mit dem anrüchig erworbenen Geld geschieht, ihre politischen Karrieren aber sind wohl zu Ende. Nun geht in der Union die Angst um, spätestens seitdem auch Hauptmann sich zurückzog. Mit der Begründung, er wolle seine Familie schützen. Gibt es weitere Fälle von schwarzem Filz? Hat noch jemand die Hand aufgehalten, als Maskendealer oder bei anderen dubiosen Geschäften? Wir werden sehen. Zum gleichen Thema schreibt Christiane Hoffmann im Spiegel einen Leitartikel. Da steht: Die Demokratie, so könnten ihre Gegner hetzen, erweist sich nicht nur als ineffektiv, sondern auch noch als korrupt. Keine noch so raffinierte russische oder chinesische Propaganda hätte der Glaubwürdigkeit demokratisch gewählter Politiker so viel Schaden zufügen können, wie die Gier der Unionsabgeordneten Georg Nüßlein, Nicolas Löbel und Marc Hauptmann. Kein Wunder, dass sich nun nicht nur stets erregungsbereite Wutbürger empören, sondern die Regierung der gerechte Zorn vieler trifft. Bislang war ihr eine Mehrheit mit beachtlichem Vertrauen durch die Pandemie gefolgt. Thema Menschenhandel, Menschenschmuggel. Die Zahl der nach Deutschland eingeschleusten Ausländer ist im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Wie aus einem vertraulichen Bericht der deutschen Sicherheitsbehörden hervorgeht, wurden 2020 mehr als doppelt so viele Menschen eingeschleust wie im Jahr zuvor. Insgesamt fielen der Polizei mehr als 15.000 Personen auf, die in fast 2.000 Fällen versteckt ins Land gebracht worden waren. Dem Papier zufolge kamen die Geflüchteten am häufigsten aus: Afghanistan, Syrien, Bangladesch, Pakistan und dem Irak. In knapp 2/3 der Fälle waren sie in Lastwagen versteckt. Wie gefährlich diese Transporte für die Betroffenen sein können, zeigte sich im Sommer 2015. Damals erstickten im österreichischen Parndorf 71 Flüchtlinge in einem Kühllaster. Thema Linke, Milieudebatte. Der Konflikt bei den Linken, welche Milieus die Partei ansprechen soll, geht weiter. Nach dem Willen der hochschulpolitischen Sprecherin der linken Bundestagsfraktion, Nicole Gohlke, soll die Partei sich auch an Studierte richten. Dagegen hatte zuletzt die frühere Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht ihrer Partei vorgeworfen, die Arbeiterschaft als Kernklientel zu vernachlässigen. Gerade vor dem Hintergrund der Akademisierung weiter Teile der Lohnabhängigen verbietet es sich, Akademikerinnen pauschal gegen die kleinen Leute auszuspielen, heißt es in einem fraktionsinternen Strategiepapier Gohlkes. Die Prekarisierung im modernen Kapitalismus mache vor Akademikern nicht Halt. Auch sie haben mit sinkenden Löhnen, Arbeitsverdichtung, steigenden Arbeitszeiten, befristeten Arbeitsverhältnissen und drohender Arbeitslosigkeit zu kämpfen, heißt es in dem Papier. Deshalb müsse es die Aufgabe der Linken sein, Akademisierung und Prekarisierung gemeinsam zu verhandeln. Thema Schutzmasken. Trotz zentraler Überprüfung sind die jüngst in Bayern kostenlos ausgelieferten Corona-Schutzmasken von unterschiedlicher Qualität. Laut Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen erhielten die Lehrkräfte im Freistaat im Januar rund 500.000 CE-zertifizierte FFP2-Masken. Bei der Tranche vom Dezember handelte es sich noch um chinesische Schutzmasken des Standards KN95, was unter den Pädagogen für Verwirrung sorgte. Lehrerverbände protestierten gegen das Weihnachtsgeschenk des Kulturministeriums. Dieses betonte die gleichwertige Schutzeigenschaft. Zurückrufen mussten die Behörden in dieser Woche eine Serie von Masken, die in München an Bedürftige ausgegeben worden war. Sie entsprachen weder den Anforderungen von FFP2 noch von KN95. Eine Sicherstellung der Zertifizierung und der Korrektheit der Zertifikate ist grundsätzlich durch den Hersteller zu gewährleisten, heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Zusätzlich würden Masken aus dem Pandemie-Zentrallager einer technischen Überprüfung unterzogen. Die Deutschen und ihr Wald. Ein Nachruf ist im Spiegel auf den deutschen Wald geschrieben worden. Ein langer Nachruf. Sie ist der häufigste Baum im deutschen Forst, heißt es da. Als Bauholz hält sie das ganze Land zusammen. Und doch, nun stirbt die Fichte. Durch Käfer, Trockenheit und Sturm. Eine Reise durchs Fichtenland Thüringen. Zur Zukunft von Mensch und Wald. Zeit für einen Nachruf, sagt Frau Barbara Supp in einem lang angelegten Artikel. Zeit für einen Nachruf auf die Fichte oder auf eine Denkweise oder womöglich auf den Wald. Da draußen passiert etwas, das nicht nur Förster angeht. Es ist der Moment, diesen Baum näher kennenzulernen und die dazugehörigen Menschen. So stapft man dann mit einem 86-jährigen ehemaligen Revierförster namens Arno Wiemann durch den tauenden Schnee im Lauchergrund bei Bad Tabatz im Thüringer Wald und lässt sich die Fichte erklären. Picea abies, den Brotbaum der Forstwirtschaft, jahrhundertelang hoch geschätzt, stachlig als Schössling, sodass die Rehe ihn eher verschmähen. Schnell wachsend, gerade, fast astlos, wenn man ihn eng genug pflanzt und schon mit knapp 100 Jahren reif zum Fällen. Eine Buche braucht 120 Jahre bis zur Erntereife, eine Eiche 140 oder mehr. Als im 18. und 19. Jahrhundert die Bergwerke, die Glashütten, die frühen Industriebetriebe gegründet wurden, als die Buchen verfeuert waren und die Flächen verkahlten, kam Fichte. Nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs, nach dem Frieren der Nachkriegsmenschen, den Stürmen, nach den Reparationen, die auch in Holz zu zahlen waren, kam Fichte. In Ost und West. Im Osten hat es Wiemann selbst erlebt. Als im Westen das Schwarzwaldmädel 1950 in die Kinos kam, waren die Tannen, die man zu sehen glaubte, in Wahrheit oft Fichten. Als im Osten das Schwarzwaldmärchen Das kalte Herz 1950 in die Kinos kam, wurde der Schwarzwald vom Thüringer Wald und ein Großteil der Tannen von Fichten gespielt. Es ist immer dasselbe. Erst kommen einzelne männliche Pionierkäfer und testen den Baum, fressen sich in den Bast, in das nahrhafte Gewebe, das unter der Borke liegt. So ein Pionier prüft, wehrt sich der Baum mit Harz? Ist die Mahlzeit gut verträglich? Er verströmt Pheromone und lockt damit die anderen. Dann legen die Männchen Rammelkammern an und die begatteten Weibchen Muttergänge, in die sie ihre Eier legen. Dann fressen die Larven und nicht lange nach dem Massenbefall ist der Baum tot. Ein gesunder Baum kann sich gegen wenige Käfer wehren. Er tötet sie mit Harz. Bei Trockenheit, wie zuletzt in den Dürren 2018 und 2019, ist er fast wehrlos. In solchen Jahren bringt der Käfer nicht ein oder zwei Generationen hervor, sondern drei oder gar vier. Mehr als 100.000 Nachkommen kann ein Käferweibchen hinterlassen. Die Käfer- und Larvengänge sind gut zu sehen auf dem Splintholz oder der Innenseite der Rinde. Großer Buchdrucker Ips typographus heißt deshalb Einborkenkäfer. Kupferstecher Pythiogenes chalgagraphus eine andere. Es sind Muster von abstrakter Schönheit, die so ein Käfer in den Baum frisst. Der Buchdrucker, weitgehend auf Fichten spezialisiert, ist der gefährlichere. Er mag alte Bäume, er frisst zuerst unterhalb der Krone. Mit dem Fernglas kann man dann Harzfluss sehen. Später erkennt man abgestorbene Nadeln. Vom Nahen sieht man das Bohrmehl am Stamm oder auf dem Boden und wenn es wärmer wird, auch den Käfer. Aber manche Fichten überleben. Wiemann kennt das Phänomen. Sind das die Fichten der Zukunft? Wie schaffen die das? Wer sich das fragt, kann sich an Axel Schmidt vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena wenden, der genau das herausfinden will. Schmidt ist Biochemiker, anzutreffen in einem Labor voller Fichten in Spielzeuggröße. Und wenn man ihn nett bittet, organisiert er zur Anschauung auch ein paar Käfer dazu. Schmidt und seine Gruppe gehen davon aus, dass es wesentlich an den Terpenen liegt, wer überlebt und wer nicht. Je nach Zusammensetzung dieser Stoffe im Baum werde eine Fichte gefressen oder verschmäht. Seine Versuchsfichten sind transgen. So lässt sich steuern, welche Terpene eine einzelne Fichte in welcher Menge enthält. Zwischen zwei Jungfichten setzt man dann den Versuchskäfer. Nicht den Borkenkäfer allerdings, sondern den Fichtenrüsselkäfer, den Hylobius abietis, der ähnlich tickt als Versuchstier, aber unter anderem den Vorzug hat, deutlich größer zu sein. Was von Vorteil ist, wenn man den Darm isolieren, die Darmflora analysieren und herausfinden will, wie die Bakterien darin das Fressverhalten beeinflussen. Der Käfer also, ein bisschen hungrig, aber nicht zu sehr, sitzt dann vor zwei Fichten mit unterschiedlichem Terpengehalt, krabbelt los, knabbert hier, knabbert da, dann entscheidet er sich. Und viele Male hat er sich schon so entschieden, dass Schmidt das als Bestätigung versteht. Für die Grundlagenforschung ist das eine schöne Erkenntnis. Sie ist allerdings, bis jetzt jedenfalls, nur von untergeordnetem praktischen Wert. Schmidt und seine Leute gehören zur Conifer Defense Gruppe. Nein, nicht zur Koniferenverteidigungsgruppe. Sie studieren die Verteidigungsstrategien von Koniferen. Sie sind nicht als Retter des Fichtenwalds zu verstehen. Schmidt als Biochemiker kam ohnehin nicht von der Fichte zu den Terpenen, sondern umgekehrt. Terpene interessieren ihn. Er hat kein besonders emotionales Verhältnis zur Fichte. Wenn er an Spaziergänge denkt, dann lieber an weite Landschaften mit Bäumen wie in der Toskana oder in der Rhön. Aber diese Brachen, das wüsteleere Land, wo zuvor Fichten waren, das erschüttert auch ihn. Nur, die Antwort kommt nicht aus seinem Labor. Genmanipulierte Fichten in die Landschaft setzen? Oder lauter solche, denen man die richtigen Terpene in der richtigen Konzentration angezüchtet hat? Ha! Sarkastisches Lachen. Das hieße, wir haben es nicht kapiert. Was kapiert? Dass Monokulturen Blödsinn sind. Waldumbau, sagt er, das ist die einzige Chance. Waldumbau, hat eigentlich jemand einen Plan? Welcher Wald ist ein guter Wald? Der deutsche Wald. Man hört mächtiges Rauschen bei diesen Worten. Man kennt die romantische Aufwallung. Dass die Deutschen traditionell als das Waldvolk galten und das teilweise immer noch tun, hat mit dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus zu tun, der die Bewohner Germaniens so beschrieb. Und mit Dichtern, Romantikern vor allem, die das sehr ernst nahmen und die Gedichte hinterließen, die gelernt werden und Lieder, die gesungen werden mussten. Über rauschende Wipfel und Waldespracht, so war das lange Zeit. Die Beziehung ist sachlicher geworden zwischen den Deutschen und dem Wald, aber eine besondere ist es wohl immer noch. Sie schickten das Wort Waldsterben in die Welt. Sie sorgen dafür, dass der Förster Peter Wohlleben mit seinen Büchern Millionenauflagen erzielt. Um Gefühle geht es, um einen Wald, der Trost und Erholung geben soll. Aber ums Geld natürlich auch, um Verwertungszusammenhänge. Das war der Part, den vor allem die Fichte übernahm. 11,4 Millionen Hektar Wald bedecken diese Republik. Das ist fast ein Drittel der Fläche Deutschlands. Und davon wiederum besteht ein Viertel aus Fichte. Ein Baum, der das Leben hierzulande möbliert, parfümiert, zusammenhält, obwohl das den meisten nicht bewusst ist. Nach Fichtennadeln roch das Schaumbad in der Kindheit. Fichte stützt die Dachkonstruktionen, unter denen gewohnt, gearbeitet, Sport getrieben wird. Fichtenholz brennt gut, verkleidet Fassaden, bringt als Bücherregal Ordnung ins Leben, transportiert als Palette Waren durch die Welt und setzt Grenzen als Gartenzaun. Es ist ein trauriger Anblick auf dem Köppel bei Montabaur. Vor 3 Jahren war das hier noch ein dichter Fichtenwald. Heute ist es Brachland. Es sei schockierend, wie schnell dieser Wandel vonstatten gegangen sei, sagt Förster Steffen Koch. Auch wenn einige Bäume sich immer noch halten und hin und wieder etwas grün zu sehen ist. Wir haben andere Teile, wie wir es jetzt weiter hinten sehen, wo wir auf sehr großer Fläche hektarweise sozusagen kahlen, verbrannten, kargen Boden haben, wo im Moment überhaupt nichts wächst. 3 Jahre mit heißen Sommern und zu wenig Wasser. Obwohl der Westerwald sonst für eher raues Klima und hohe Niederschlagsmengen bekannt ist. Schätzungsweise 90% aller Fichten hier sind bereits tot. Fällen die einzige Option, die bleibt. Niemandsland ist ein Programm in Alemann, de Contrabanda FM, 91.4. Casa Met, des de 1998, a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Und zum Schluss unsere Kinoabteilung im heutigen Niemandsland. Bammel hat das Wort und danach verabschieden wir uns. Hey Bammel, wie geht's? Hallo Didi, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, dem Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Jede Woche besprechen wir Filme, die auf der großen Leinwand zu sehen sind. Diese Woche machen wir eine Ausnahme. Wir werfen einen Blick in eine der zahlreichen Mediatheken, die uns zur Verfügung stehen, und zwar aus aktuellem Anlass. Es geht um ein Thema, das uns alle gerade sehr beschäftigt. Ihr könnt euch sicher denken, die Pandemie und das Virus. Ganz genau. Warum? Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die kluge politische Analyse meinen Kollegen Dedi und vor allen Dingen auch Werner zu überlassen, der ja leider seit einem Pandemiejahr hier in dieser Radiosendung nicht mehr zugegen ist, der an dieser Stelle nochmal sehr gegrüßt sei und dessen kluge politische Analyse mir persönlich und ich glaube vielen anderen Hörerinnen und Hörern und vor allen Dingen auch Dedi sehr fehlen. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, heute mich einem politischen Thema zuzuwenden, und zwar dem Umgang medial mit dieser Pandemie, weil ich mich in den letzten Wochen und Monaten doch sehr darüber geärgert habe, oft, wie das alles hier uns verkauft wird, sage ich mal. Und ich gehöre auf keinen Fall zu den Leuten, die, Corona-Leugner sind, in Deutschland, glaube ich. Trotzdem fällt mir auf, wenn ich mich in den Medien umsehe, dass die Kritik und die Analyse einfach völlig in eine andere Richtung geht und auch vor allen Dingen viel zu kurz kommt. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, was in den anderen europäischen Ländern so los ist, aber auch hier in Spanien, dann stellt man sehr schnell fest, dass sich die mediale Berichterstattung auf so ein Hin- und Hergeschiebe von Zahlen und Fakten konzentriert. Zum Beispiel in welcher Provinz, wie hoch die Inzidenzzahlen sind. In Malaga ist es so, in Madrid ist es so. Die Krankenhäuser sind voll, die Krankenhäuser sind leer, aber was man nie erfährt, ist, was eigentlich dahinter steckt. Und wenn Kritik an der Politik geübt wird, dann macht sich das an einzelnen Parteien oder Personen fest, so wie in Deutschland zum Beispiel, da der Jens Spahn jetzt total kritisiert wird, weil es zu wenig Impfstoff gibt, oder die Engländer oder die Israelis schneller impfen, und in Russland gibt es einen anderen Impfstoff. Aber das eigentliche Problem, nämlich dass dieses Virus meiner Meinung nach eigentlich ein Produkt unserer ausbeuterischen, kapitalistischen Lebensweise ist, das bleibt völlig weg. Und man erfährt auch nie, was dahinter steckt oder wie eigentlich Zukunftsperspektiven aussehen. Und das fand ich an dem Film, den ich mir heute vorgenommen habe. Sorry für die lange Einleitung, aber das ist dem Thema geschuldet. Für den Film, den ich mir heute vorgenommen habe, ganz wichtig. Der Titel ist ein bisschen polemisch, sage ich mal. Corona, Sand im Weltgetriebe ist ein Dokumentarfilm, den man noch bis zum 31. März in der Mediathek von Arte zu sehen hat. Und vielleicht machen wir erstmal ein bisschen Wikipedia. Der Regisseur, der diesen Film gemacht hat, heißt Alain Derleux, ist ein belgischer Regisseur. 1957 in Brüssel auf die Welt gekommen, hat Film studiert an der Filmhochschule in Brüssel und gibt nach eigenen Angaben an, dass seine großen Vorbilder Kurosawa und Tarkovsky sind. Klingt schon mal gar nicht schlecht, oder? Filmschule hat er unter anderem gelernt bei Raymond Depardieu. Das ist ein französischer Dokumentarfilmer, den viele Leute, die so ein bisschen älterer Generation sind oder eine andere Kinoschule haben, wie wir, oder so wie wir geschult sind, die kennen den. Der Filmemacher, der diesen Film gemacht hat, hat zwei Filme über Fukushima gemacht und auch einen Film über Tschernobyl. Das heißt, er könnte sich möglicherweise auskennen mit ökologischen, umweltpolitischen Themen, und das merkt man seinem Film durchaus an, denn ich finde, der ist ganz, ganz toll gemacht. Aber jetzt gebe ich das Wort mal ganz kurz an Dedi und dann komme ich nochmal zurück so ein bisschen zu den Fakten dieses Films. Ja, danke für die Wortübergabe. Aber ich selber habe heute nichts auf dem Programm, beziehungsweise halte das für nächste Woche zurück, angesichts der Tatsache, dass wir nur noch ein paar Minuten Zeit haben bis zum Ende der Sendung. Mach also bitte weiter, Bammel. Ja, nochmal zurück zu diesem Film Corona, Sand im Weltgetriebe. Wie gesagt, der Titel ist wirklich ein bisschen polemisch, aber es ist ja auch nur der deutsche Titel, den sie benutzen auf der in der Mediathek von Arte. Und ich fand ihn insofern ziemlich toll, weil in diesem Film Leute zu Wort kommen, die ein bisschen was zu sagen haben, nämlich Soziologen, Wissenschaftler, Politiker, Philosophen, Strategieforscher, Leute, die einen Blick in die Zukunft werfen, denn im Moment wird ja viel darüber spekuliert in den Medien, so wann dürfen wir wieder in ein Flugzeug oder in ein Kreuzfahrtschiff steigen, wann dürfen wir wieder auf die Kirmes oder ins Theater oder ins Konzert gehen. Hier in Barcelona darf man ja ins Theater gehen, muss man dazu sagen, und auch ins Kino. Eine Sache, die ich euch nochmal dringend empfehle, auch wenn wir heute einen Film besprechen, der in der Mediathek von Arte zu sehen ist, aber unser Leben ist eben extrem eingeschränkt und es wird irgendwie so ein bisschen spekuliert, wann wir was wieder dürfen. Das ist gar nicht so wichtig, liebe Leute, weil viel wichtiger ist, wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Und genau das ist eine Frage, die dieser Film auf sehr kluge Weise stellt, finde ich. Dann hat mich schon immer sehr geärgert an dieser ganzen Sache, seit wir das machen, dass es immer so getan wird, als wenn wir alle in der Krise sind und wir haben alle diese schwere Zeit zu überstehen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die von dieser Pandemie profitieren. Das darf man nicht vergessen. Alle Leute in unserem Freundeskreis sind irgendwie davon betroffen, das wissen wir alle. Jeder hat irgendwie seine Arbeit, seine Existenz verändern müssen oder sogar verloren im schlimmsten Fall. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass diese enorme Missachtung der Menschen, die eigentlich jetzt im Moment, und das macht diese Pandemie eigentlich sichtbar, die unsere Gesellschaft tragen, nämlich die Müllmänner, die Leute, die an den Kassen in den Supermärkten sitzen, die Ambulanzen, die Pflegemitarbeiter, die Menschen, die wirklich schwere Arbeit leisten, dass sie völlig unterbezahlt sind. Und da kommen Politiker daher und sagen so, ja, es gibt ja vielleicht eine Einmalzahlung für diese oder jene Leute. Wir sollen auf den Balkon gehen und klatschen. Ey, scheiße, Mann, ich klatsche überhaupt schon seit langem nicht mehr für die Politik, die wir hier mitzutragen haben. Und wir riskieren mit dieser Politik, die wir alle mittragen, dass unsere Kinder nicht in die Schule gehen können, dass die Universitäten geschlossen sind, unsere gesamte Zukunft eigentlich auf dem Spiel steht. Und das wird nirgendwo systematisiert. Wie kann das sein, dass an der Wall Street Millionen geschaffelt werden? Das Jahr 2020 war das umsatzreichste Jahr, das die Wall Street jemals in ihrer Geschichte hatte. Unternehmen wie Amazon oder große Autokonzerne haben überhaupt keine Verluste zu vermelden, sondern im Gegenteil große Gewinne. Und all diese Aspekte, ja, wie immer auf den Schultern, wie man so früher gesagt hat, des kleinen Mannes ausgetragen werden und Grundrechte, die wir über Jahre oder Jahrzehnte in gesellschaftlichen Kämpfen, politischen Auseinandersetzungen erkämpft haben, werden mit Füßen getreten und auf den Müll geworfen. Und das sind Dinge, die mich sehr, sehr ärgern an dieser ganzen Pandemie. Viel mehr als die Tatsache, dass wir eine Maske tragen müssen oder uns die Hände waschen sollen. Ja, und das wird sehr klug und sehr, sage ich mal, intensiv in diesem Film behandelt. Und es kommen Leute zu Wort, die wirklich was zu sagen haben. Deswegen empfehle ich euch nochmal einen Blick in die Mediathek von Arte zu werfen. Bis zum 31. März habt ihr noch Zeit. Corona samt im Weltgetriebe. Ein kluger Beitrag zu dem, was uns im Moment alle betrifft. Damit entlasse ich euch jetzt in die Kinowoche und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer Filmbesprechung von der großen Leinwand. Okay. Ciao, ciao. Ja, das war's dann wohl für heute, lieber Bammel, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen, hat Sie angeregt, neue Wege und neue Denkrichtungen auszuprobieren. Wir verabschieden uns. Vergessen Sie nicht, wir sind wieder auf 91.4 FM im Äther über der gräflichen Stadt zu hören, auf allen guten UKW-Empfängern, daheim in den Stuben, unterwegs, auf den Autobahnen, auf den Landstraßen, in den Suppenküchen, in den Restaurants, am Bau, auf den Baustellen, überall, wo Radio gehört wird, in den Taxis, in den Zügen, auf den Campingplätzen, überall am Strand, auf tragbaren UKW-Empfängern zu hören. Kontrabanda 91.4 FM und Niemandsland natürlich jeden Montag von 13 bis 15 Uhr. Ich sage Tschüss, Agur, Adeo, ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche und gesunde Woche. Musik Ja.